WDR 5. Neugier genügt. Der Kontrast zwischen dem, was meine Augen sehen und dem, was meine Ohren hören, könnte kaum größer sein. Ich stehe am Fuß eines Turmes, hoch oben auf der Schönburg im oberen Mittelrheintal. Vor mir malerische Weinberge, unten im Tal fließt der Rhein am beschaulichen Oberwesel entlang. Neben mir Jochen von Osterroth, Museumsführer und Hobbyhistoriker. Von Osterroth wollte eigentlich gerade eine Anekdote zur Burggeschichte erzählen. Das ist schlimm. Gerade diese Güterzüge, der geht ja noch. Aber es gibt ältere Wagen, wenn die leer sind und dann einen D-Zug vorbeilassen müssen, dann fahren die hier auf Gleis 3 und mit quietschenden Bremsen jede Nacht um 3.36 Uhr hält so ein Güterzug hier und dann ist die ganze Mainzer Straße steht im Bett durch diese Geräuschbelästigung. Die Personenzüge hört man gar nicht, sagt von Osterroth. Ein robuster Mann von 71 Jahren mit randloser Brille und graumelierten Haaren. Aber das Donnern der Güterzüge. Sie sehen ja hier Frequenz. Gleichzeitig sehen Sie hier einen Zug auf dieser Rheinseite, einen Personenzug auf der anderen plus einen Güterzug. Das ist hier leider der Normalzustand. Normalzustand im UNESCO-Weltkulturerbe. Diesen Titel trägt das obere Mittelrheintal seit 2002. Grund dafür ist die idyllische Weinberg- und Flusslandschaft, aber auch die Burgen. Kaum ein Ort zwischen Koblenz und Rüdesheim, über dem nicht eins der 30 majestätischen Denkmäler thront. Ein Paradies für Touristengruppen aus aller Welt, die wahlweise vom Rheinschiff nach oben blicken oder von Wanderwegen nach unten. Aber ich frage mich, wer verbringt hier in diesem Tal voller Burgen und Güterzüge dauerhaft sein Leben? Denn wie jede ländliche Region kämpft auch das obere Mittelrheintal mit dem Strukturwandel, trotz UNESCO-Fördergeldern. Meine Vorfahren hatten jetzt, wo das Jugendgästehaus steht, ihr Schloss gehabt. Davon ist allerdings nicht mehr viel übrig geblieben, das ist völlig abgebrannt. Jürgen von Osterroth ist einer von denen, die die Stellung halten. Er hat als Kind immer auf der Schönburg gespielt. Seine Ahnen wohnten auf dem Berg nebenan, sagt er, und deutet mit dem Finger hinüber zur Jugendherberge. Übrig geblieben ist nur noch ein Wappen, was mal an der Mauer hängt. Das hängt jetzt am Jugendgästehaus. Und übrig geblieben ist noch unser Familienfriedhof auf der anderen Seite des Burggrabens. Von Osterroth war selbst lange in der Weltgeschichte unterwegs, ehe er vor 20 Jahren wieder herkam. In einem Buch hat der gelernte Journalist die 900-jährige Historie der Schönburg festgehalten. Die Ritterburg war ziemlich ramponiert, als sie Ende des 19. Jahrhunderts von einer deutschstämmigen Familie aus den USA gekauft wurde. Die Familie Rheinländer. Wie passend. 1950 gab sie die Burg ab an die Stadt Oberwesel. Als der Enkel vom Rheinländer die Burg hier an die Stadt verkaufte, war die Auflage, es solle zur Hälfte eine Begegnungsstätte der Jugend sein. Und diese haben wir jetzt. Wir haben also hier Kinder, die aus der ganzen Welt eigentlich kommen. Wir hatten vor 2 Wochen Kinder aus China, aus der Ukraine, aus Russland, aus Spanien, alles gleichzeitig. Interessanterweise ist es so, dass die innerhalb von 2 Wochen sich irgendwie miteinander verständigen können, mit Händen und Füßen, Basis natürlich englische Sprache. Und das funktioniert hervorragend. Die Kinder haben gerade Pause von ihren Sprachkursen. Auf dem Burgplatz im Schatten von 4 wuchtigen Türmen spielen sie Fangen. Dahinter posieren Touristen entlang der Steinmauer, Fotohandys und Selfie-Stangen immer im Anschlag. Von Osterroth muss zurück ins Turmmuseum, die nächsten Gäste warten schon. Ich lasse die Burg hinter mir und steige auf dem felsigen Rheinwanderweg runter ins Tal, auf der Suche nach weiteren Erben des Weltkulturerbes. Die Häuser hier stehen dicht beieinander, die Gassen sind schmal. Häufig habe ich das Gefühl, der Wanderweg führt mitten durch die Gärten der Anwohner. Willkommen im Steinkeller des Winzers Winfried Persch in Oberwesel. Die Luft hier unten ist feucht und würzig. Sie erinnert an einen Urwald, nur kälter. Persch ist ein gemütlicher Mann mit sympathischem Lächeln. Also mein Haus ist 140 Jahre alt. Hier unten haben wir eine konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Wir haben 2 dieser Tonnengewölbe unter dem Haus. Man hat das gebraucht für die Lagerung von Wein und man hat es auch als Kühlschrank gebraucht. Die Persch sind eine von 13 Familien in der Ecke Oberwesel-St. Goar, die hauptberuflich Wein anbauen. Winfrieds Frau Karin kümmert sich um die Gaststätte im Erdgeschoss, er um den Wein. Wir brauchen etwas Sauerstoff, wodurch das Holz geht, um den Geschmack zu verändern. Auf der linken Kellerseite liegen im schummrigen Licht 6 mächtige Holzfässer, mehr als 50 Jahre alt. An jedem Boden ist ein Zapfhahn angebracht. Die Weine bleiben hier in diesen Fässern zwischen 3 Monate und einem halben Jahr, bevor wir sie füllen. Es richtet sich ganz nach dem Geschmack. Am Ende des Kellers stehen seine beiden Prachtstücke, wie Persch sie nennt. 2 besondere Holzfässer, für jedes seiner Kinder 1. Knapp 2 Meter tief und mit braun-gelben Ornamenten am Boden. Auf dem rechten Fass ist eine Wiege eingeschnitzt und die Initialen W und P. WP ist ein Familienwappen. Der Opa heißt Walter, ich Winfried, mein Sohn heißt Wilhelm Persch. Sie sehen, wir waren sehr früh bei www. dabei. Im Jahr 96 ist er geboren, daher ist die Wiege dort eingeschnitzt. Das linke Fass ist für die Tochter. Oben in der Verzierung prangt die Schönburg und inmitten von Weinreben ist eine Frau mit Weinglas zu erkennen. Und als Repräsentantin hier im Ort haben wir die Weinhexe. Keine Königin, eine Weinhexe. Das soll nicht den Charakter unserer Frauen darstellen, sondern nur die Wirkung des Weines auf den menschlichen Organismus. Dieses Verzaubern, Berauschen, das macht die Weinhexe. Daher ist die Weinhexe auch meistens eins der schönsten Mädchen im Ort. Dann mal Prost, ja? Vielen Dank. Nach einem Glas seines fruchtigen Rieslings gehen wir zum Weinberg. Der traditionsreiche Weinbau ist neben dem Tourismus das Rückgrat der Region. Trotzdem war auch für Winfried Persch erst einmal gar nicht so klar, dass er das Familienerbe in mittlerweile 7. Generation auch wirklich weiterführen will. Er hat lange Zeit in den USA und Neuseeland gelebt. Dann kam er doch zurück und übernahm das Weingut von seinen Eltern. Meine Eltern haben mir das freigestellt und haben gesagt, wenn du einen Platz findest, wo es du einfacher und besser hast als zu Hause, dann kannst du dort bleiben. Aber diesen Platz habe ich nicht gefunden. Erstens arbeite ich hier in einer der schönsten Kulturlandschaften der Welt. Arbeiten muss man überall und der Wein, so gut wie er schmeckt, gibt es wenige Stellen auf der Erde. Der Weinberg der Familie direkt gegenüber des Weinlokals. Ein Steilhang, der seinen Namen verdient. Kaum vorstellbar, dass in dieser Schräglage mittlerweile ein Großteil der Arbeit von Maschinen erledigt wird. Rund 24.000 Liter Wein bringen Winfried Persch seine 4 Hektar Weinberge jährlich ein. Ein besonderer Riesling dank des Schieferbodens. Ein 1A-Wärmespeicher, erklärt Persch. Aber hat halt den Nachteil, dass er nicht sehr gut Wasser speichert. Aber so eine Rebe wurzelt sehr tief. Und hier auch in dieser neuen Anlage, wenn man das sich hier anschaut, haben wir Schläuche eingebaut. Wir können jede Pflanze auch hier noch bewässern. Das sind so die neuen Techniken, die wir auch in dem alten Beruf des Winzers einbringen. Zurück auf dem Hof der Persch ist gerade Sohn Wilhelm nach Hause gekommen. Der 19-Jährige hat heute seine Lehre zum Winzer beendet. Entweder er oder seine Schwester Johanna werden den Betrieb wohl später einmal übernehmen, sagt der Vater. Jetzt aber steht Wilhelm erstmal etwas schüchtern vor dem Weinlokal und beantwortet Fragen, die Leuten in seinem Alter immer gestellt werden. Es gab auch noch die Überlegung meinerseits, Koch zu lernen, aber da waren die Arbeitszeiten halt ziemlich beschissen. Und beim Winzer ist halt im Herbst stressig, aber ansonsten ist es eigentlich ganz locker und auch man ist halt viel draußen, man arbeitet mit der Natur, das ist es hier, man arbeitet nicht für oder gegen die Natur, sondern mit der Natur. Man kann sogar die Arbeit probieren. Die Einladung auf ein 2. Glas Riesling schlage ich aus und mache mich wieder auf den Weg. Mein Ziel, das Wahrzeichen des oberen Mittelrheintals, die Lorelei. Der Inbegriff der Rheinromantik. Inspiration für zahllose Gedichte, Lieder und Malereien. Am Bahnhof in St. Goar fällt mir Sophie auf. Sie ist der einzige junge Mensch hier, der nicht wie ein Tourist wirkt. Zwischen einer Familie aus Taiwan und einer Rentnergruppe sitzt sie mit einem Buch auf einer Bank am Gleis. Sophie ist 19 Jahre alt. Sie absolviert gerade ein freiwilliges soziales Jahr auf der Burg Rheinfels. Dafür pendelt sie täglich mit dem Zug aus Koblenz nach St. Goar. Ihr gefällt es hier. Gut, ich komme jetzt aus einer Stadt und nicht jetzt aus dem Dorf. Von daher habe ich wahrscheinlich eine andere Perspektive als jemand hier direkt aus St. Goar. Aber ich finde die Gegend schon gut. Es ist für mich eine gute Mischung aus klein und übersichtlich. Aber man hat auch alles, was man braucht. Gut, bis man 18 ist, ist man dann eben auf öffentliche Verkehrsmittel stark angewiesen. Ich frage Sophie, was junge Leute in dieser Gegend eigentlich so unternehmen können. Kommt wirklich auf die Leute an. Ich finde, man kann viel machen in der Gegend, sei es jetzt die ganzen Schlösser und Burgen, aber wer sagt, langweiliger alter Kram, dem würde ich eher die Städte empfehlen oder halt eben Aktivitäten, Kletterpark, Schwimmbad, solche Geschichten. Ihr Zug beendet unser Gespräch abrupt. Das ist hier wohl einfach so. Sophie steigt ein und ich mache mich auf den Weg zur Fähre, die rüber nach St. Goarshausen fährt. Auf die hessische Rheinseite zur Loreleistadt. Fähren sind im Mittelrheintal im Dauereinsatz, denn eine Brücke über den Rhein gibt es nicht. Das ist eine der Auflagen der UNESCO im Sinne des Welterbestatus. Die letzten Fähren legen hier überall um 21 Uhr ab. Nicht gerade ideale Voraussetzungen, um das Leben am Mittelrhein für junge Menschen attraktiv zu machen. Aber nicht wenige hier betrachten den Fährbetrieb auch als eigenes Kulturgut. Von der Fähre aus gleichen St. Goar und St. Goarshausen einander wie Spiegelbilder. Pastellfarbene Häuser an der Promenade, Lokale im Erdgeschoss warten auf neue Pächter. Vor kleinen Cafés und Restaurants sitzen sonnenbebrillte Touristen. Eine Stunde später habe ich es auf den Loreleifelsen geschafft. 130 Meter über dem Rhein stehe ich nun neben Ehepaar Rapp mit seinen drei Töchtern. Hinter uns auf einer Hotelterrasse ist eine Busreisegruppe zu Mittag. Familie Rapp und ich bestaunen derweil einen lindgrünen Automaten, der wie eine amerikanische Parkuhr aussieht. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Der Sage nach zog die schöne Lorelei mit ihrem Gesang vorbeifahrende Schiffer in ihren Bann. Verzaubert von den Klängen der lieblichen Stimme, blickten sie hoch zum Felsen. Ihre Kähne schlugen derweil an den Rheinriffen leck. Die verliebten Schiffer ertranken. Heinrich Heine kleidete die Sage in Verse und noch heute folgen Millionen Touristen dem Ruf der Lorelei, so wie Familie Rapp. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Ich glaube, das war's, ja. Ja. Wussten Sie das lernen? Ich komme selbst aus Litauen und dann, als wir Deutsch gelernt haben, dann müssen wir dieses Gedicht lernen. Ja, und dann darum wollten auch unbedingt ich das sehen und ja, mit Kindern zeigen auch. Die Rapps sind auf der Durchreise zu Verwandten in der Pfalz. Vorhin haben sie die Marxburg besichtigt. Jetzt lehnen sie am Geländer der Aussichtsplattform und versuchen, auf ihrer bunt gedruckten Touristenkarte die Lorelei zu finden. Welche Burg ist das da vorne? Nein. Könnt ihr die sehen? Nee, oder Burgmaus. Burgmaus muss auch irgendwo hier sein. Ja, da sind wir ja, und dann Burg Katz. Und die Lorelei ist ja hier. Finger wandern über die Karte. Im Tal schieben sich unterdessen riesige Tanker über das Wasser. Wie Nacktschnecken auf einem Gehweg. Burg Maus ist, glaube ich, die Ruine. Die ist dann wahrscheinlich um die Ecke da, oder? Die Bronzestatue der Lorelei unten auf einer kleinen Landzunge am Rhein können wir von hier aus nicht sehen. Nur ein Mast dort unten mit UNESCO-Fahne deutet darauf hin, dass dieser Fleck Teil des Weltkulturerbes ist. Da steht nichts dabei, aber das ist sie, glaube ich. Das ist die einzige Burg, die nie zerstört wurde, hier im oberen Mittelrheintal, die Marxburg. Ich überlasse Familie Rapp dem Burgenwirrwarr und wandere rüber zum Loreleiplateau. Hinter dem Besucherzentrum liegt seit 2 Jahren ein Ausflugsziel, das schon vor seinem Bau ein Politikum war. Die Sommerrodelbahn, kurz Loreleibob. Zwei Jungen und ein Mädchen schauen gebannt auf einen Bildschirm. Sie warten auf die automatisch erzeugten Fotos von ihrer Fahrt, während ein Vater mit seinem Sohn in einem Bob um die Ecke saust. Der Bob hält, Vater und Sohn steigen aus und stellen sich direkt wieder an. Um den Loreleibob wurde lange gestritten. Befürworter versprachen sich viele neue Besucher. Umwelt- und Denkmalschützer hingegen sorgten sich um die Natur. Die Kritiker sahen sich bestätigt, als die UNESCO den Abbau der Bobbahn empfahl. Sie passe nicht in die kulturhistorische Landschaft. Das war vor 2 Jahren. Konsequenzen gab es bisher nicht. Der Chef hat alle Hände voll zu tun. Der Fotocomputer streikt. Also kein Gespräch über die Bob-Kontroverse. Ich kaufe mir ein Ticket und setze mich in den Metallschlitten. Immer aufpassen, Hände an den Hebeln. Ja? Alles klar. Nach vorne drücken von den Hebeln ist Gas geben, beschleunigen. Nach hinten ziehen, bremsen. Ja? Der Bob fährt langsam auf einem Band den Berg hinauf. Oben angekommen, drücke ich die Hebel nach vorne und gebe Gas. Die Bobbahn schlängelt sich wie ein Wurm aus Edelstahl durch das Grün nach unten. Bis zu 40 km/h erreicht der Bob. Meine Augen tränen. Nach 2 Minuten komme ich zerzaust unten an. Entsprechend sieht das Foto aus. Eine zweite Runde spare ich mir. Vater und Sohn von vorhin stehen schon wieder an. Hallo, eine Kinder- und eine Erwachsenenfahrt. Jetzt kriegen wir den Hals mit voll. Genau. Voll, ja. So läuft das. Erst dann fahren wollen und dann die ganze Zeit. Über den Rheinburgenweg wandere ich eine knappe Stunde nach unten durch den Wald in Richtung Bahnhof. Vorbei an Wegweisern und über eine Holzleiter, mit der ich mühsam einen elektrischen Zaun überwinde. Nicht nur das Panorama ist atemberaubend. Der Abstieg ist zwar angenehmer als die knapp 400 Stufen zum Loreleifelsen hinauf, aber beinahe genauso anstrengend. Am nächsten Morgen in Rüdesheim, der Shopping- und Kulinarikzentrale der Rheinromantik-Touristen. Hinter den Rollläden kommen Loreley-Figuren aus Keramik zum Vorschein. Werbetafeln loben den Weinbrand Asbach uralt, 1892 hier in Rüdesheim erfunden. In der Drosselgasse ist schon morgens Highlife. Durch die enge Passage, keine 3 Meter breit, drücken sich jährlich 3 Millionen Besucher. Vorbei an Fachwerkhäusern und Restaurants mit kunstvoll verzierten Eingängen. Männer und Frauen mit beigen Hosen und Krückstöcken ziehen an mir vorbei, diskutieren die Speisekarten, fotografieren die Inschriften an den Häusern oder sich selbst vor einem von Pflanzen überwucherten Glockenturm. Nur einen Steinwurf von der Drosselgasse entfernt steht ein wuchtiger Holzkasten, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Ein Orchestrion. Ein 2 Tonnen schwerer Koloss aus Walzen, Rollen und Musikinstrumenten. Ich befinde mich im Erdgeschoss von Siegfrieds mechanischem Musikkabinett. 350 selbstspielende Instrumente lagern hier in einem riesigen Gutshof, ehemals Sitz einer Adelsfamilie. So ziemlich jedes Einzelteil des Orchestrions tönt und bewegt sich. Schlagzeug, Klavier, Trompete, Orgel, Flöte. Insgesamt spielen in dem Apparat 19 verschiedene Musikinstrumente. Das hat also wirklich ein ganzes Orchester ersetzt und es hatte auch die Klangkraft eines ganzen Orchesters. Das ist Marlies Steinmetz, adrett gekleidet wie alle hier im Stil der 20er Jahre. Schwarzer Hut, Rock und weiße Bluse. Seit 15 Jahren arbeitet sie als Touristenführerin im mechanischen Musikkabinett. Das Orchestrion ist eines der Highlights. Es wurde zu Zeiten der Weimarer Republik im Schwarzwald gebaut. Sie haben ja gesehen, das ist eine perforierte Rolle. Es ist praktisch der Vorläufer des heutigen Computers. Ja? Loch heißt ja, kein Loch nein. Also wie beim Computer haben wir hier ein Lochkartensystem. Es wird ausgelesen und damit weiß jedes Instrument, wann welche Note es zu spielen hat. Der Gründer des Kabinetts, Siegfried Wendel, hat die Instrumente 45 Jahre lang zusammengetragen. Die meisten hat er selbst restauriert und in seiner Werkstatt neu aufgebaut. Mit einer Besuchergruppe gehe ich von Saal zu Saal, höre Symphonien, Drehorgeln und eine Spieldose mit einem Extrafach für Zigaretten. Kleine Spieldosen hat man ja in viele verschiedene Sachen über die Jahre eingebaut. Wir haben hier eine Spieldose für Raucher. Wir haben aber auch eine für die, die gerne aufhören möchte zu rauchen. Der fährt nämlich 5-mal schneller. Auch für diesen Traditionsbetrieb sieht es gut aus. Er hat einen Erben. Siegfried Wendels Sohn Jens kümmert sich mittlerweile um das Musikkabinett. Sein Vater ist in Rente gegangen. Es steht also gar nicht so schlecht um die Erben des Welterbes, denke ich, als ich das Musikkabinett verlasse. Und irgendwie bin ich erleichtert. Das Gefühl bestätigt Sabrina Weiß, die ich am Ende meiner Reise treffe. Wer von Rüdesheim rüber nach Bingen möchte, landet früher oder später bei ihr. Denn Sabrina Weiß verkauft die Tickets für die Fähre. Blond gefärbte Kurzhaarfrisur, Hipsterbrille, 28 Jahre alt. Sabrina Weiß ist in Rüdesheim aufgewachsen und hat sich entschieden zu bleiben. Also viele gehen halt einfach weg zum Studieren oder so, aber es gibt ganz viele, kann man dann jetzt so beobachten in unserem Alter, dass die dann doch alle auch wiederkommen. Also für dieses Leben nach der Jugend ist das schon perfekt hier. Klar, wer feiern gehen will, hat hier keine große Auswahl, sagt sie und schaut raus Richtung Promenade. Bei uns gab es damals das Eck, das ist bei uns im Ort gewesen. Da stand eine Bank und da haben sich alle getroffen. Oder bei irgendwem im Keller, so halt. Ansonsten ist das für junge Leute hier ein bisschen schwierig. Weinfeste, also diese Sachen, die eigentlich für die Alten sind, da gehen dann die Jungen halt einfach auch hin. Egal, sagt Sabrina, bevor ein Güterzug unser Gespräch beendet. Das Welterbe, nimmt sie gerne an. Wir waren ein Jahr weg und sind aber dann wiedergekommen, weil die Gegend hier halt einfach traumhaft ist. Also wenn man erwachsen ist, dann gibt es hier nichts Schöneres eigentlich, als hier zu leben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.